Für Günter Geschke sind die Putschisten gescheitert, weil sie sich nicht auf die Armee verlassen konnten und weil das Volk inzwischen mit Elektronik aus dem Westen reichlich versehen informiert war über das, was Sache war. Informiert auch über die Einschätzung der Vorgänge im Rest der Welt. Zumindest verbal und moralisch stand fast die ganze Welt auf Seiten der Reformer. Abschließend lesen wir im Sonntagsblatt: Dass aus dem Roten Platz kein Platz des himmlischen Friedens werden konnte, lag also nicht zuletzt am Einfluss von außen. Seit Prag und Budapest haben sich die Zeiten in Europa eben geändert. Einmischung in die inneren Angelegenheiten selbst einer Weltmacht ist nicht mehr tabu. Nach den auch von der Sowjetunion gegengezeichneten Prinzipien der KSZE ist sie sogar legitim. Und geschickt haben sich die sowjetischen Reformer in höchster Not darauf berufen. Deswegen auch fanden sie beim amerikanischen Präsidenten wie bei den Regierungen der EG, ja selbst beim vorsichtigen Japan, ein unzweideutiges Echo. Ende gut, alles gut, Gorbatschow und Jelzin, Glasnost und Perestroika haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Feldzug. Das sowjetische Volk wird jetzt noch selbstbewusster als zuvor. Butter bei die Perestroika, würden die Hamburger sagen.